zu erinnern, dass die Sprache eigentlich eine herrschaftliche Erfindung ist, zumeist, nämlich dass die Verfügung einer gemeinsamen Sprache jetzt in den allermeisten Fällen auf eine Staatsgewalt zurückgeht, die das durchgesetzt hat. Soll es aber egal sein. Kultur, sehr beliebt, im Buch von dem Matussek von überragender Bedeutung. Kultur, die gemeinsame Kultur, das kann auch irgendwie nicht für die Identifikation da sein. Kultur, Flaniermoden haben keine Nationalfarbe. Man kann einer Musik und einem Bild nicht ansehen, dass es Deutsch, Englisch oder Französisch ist. Mehr noch, die Kultur soll doch nach ihren eigenen Auskünften oder die künstlerische Produktion soll doch gerade das Gegenteil von irgendeiner Vermassung, Einheit, Identifikation mit etwas anderem, mit einem höheren sein. Kunst ist doch die Äußerung purster Subjektivität. Jetzt sehen wir das noch, was die sagen. Kunst ist doch da, wo sich das Individuum in seiner eigentlichen, in seiner reinsten, es kommt von innen heraus, Form betätigt, wo er also nicht Wert darauf legt, sich mit anderen zusammenzuschließen. Ja klar, der Künstler möchte, dass man seine Bilder anschaut und möglichst auch kauft. Aber erst einmal beharrt er doch, dass er ein ganz eigener, unterschiedener sei, dass man das anerkennen möchte. Man kann Unmögliches in ihm anerkennen, dass er das als Deutscher gemalt hat. Sag ich jetzt, sachlich. In dem wirklichen Leben ist es genau umgekehrt. Wenn man weiß, die Künstler laufen alle herum und sagen, sie würden ihre Identität daraus beziehen, dass sie Deutsche sind. So sind sie leider, die Deppen, ja. Die haben halt auch dann, Wahnsinn, habe ich mir sagen lassen, große Tryptochons, wo drüber steht, Kaffee Deutschland. Und dann, worin sie bejammern, dass Deutschland geteilt ist, aber dann machen sie ein Gemälde, die an den realen Sozialismus, den sozialistischen Realismus erinnern, wo sie die Einheit der Nation feiern. Die haben denn der Ruf der Nation, ist auch bei denen angekommen, ihr seid doch welche, die hier für diese Nation einzustehen haben. Gut und schön oder schlecht, bezahlt werden sie vom Staat auch noch dafür. Aber wenn man der Kunst ein bisschen nachsteigt, kann nie und nimmer irgendeine Nationalmerkmal oder eine nationale Identität hergeben, außer erster winzig kleiner Vorgriff, der Staat erklärt sie zu seinem Besitzstand, erklärt Kultur ist doch noch etwas anderes als Kunst, erklärt Kultur zum Nationaleigentum, identifiziert sich oder sucht sich eine Bebilderung dafür, warum er ein ganz eigener sei, der Staat wohlgemerkt. Die Kunst selber kann das nie hergeben, irgendeine Nation darzustellen, zu vereinen, ein Nationalgefühl herzustellen. Drittes und schwierigstes Zitat zur Identifikation. Kann er was zur Heimat sagen? Das soll ja auch sowas sein, wo was verbindet, da muss man aber wieder sagen. Die unmittelbare Erfahrung widerspricht doch dem. Die Heimat ist doch das, wo ich direkt aufgewachsen bin. Das ist das Pfarrhaus, die Bäche und die Wiesen oder die Schnellstraße, die bei mir verlaufen. Nun ist aber die jeweilige Heimat von jedem anderen wieder total unterschieden. Man weiß ja, dass Unterurbach gegen Oberurbach über Generationen in den Wiesen Kriege geführt hat. Also Maibaum und so weiter. Die Heimat hat sie nicht zusammengeschlossen. Da hat sie dann ganz wieder die Formen der Konkurrenz und Auseinandersetzung rausgezogen. Also Heimat ist etwas, was, wenn man überhaupt von Identifikation spricht, wenn man den Begriff einen Moment lang ernst macht, dann ist es einfach nur die unmittelbare Vertrautheit in meiner Umgebung. Das widerspricht aber sofort allen anderen Heimatgegenden in Deutschland. Das kann man nie und nimmer mit denen zusammenschließen. Wie gesagt, eher bringt sich ja noch gegeneinander auf. Es gibt es ja sogar dann als, aber das will ich jetzt nicht erklären, als die diversen Formen von Lokalpatriotismus, der sich dann auch in Fußballstadien austobt. Wo sie plötzlich wissen, dass einer der Bayerischen sofort seine Schnauze kriegen muss. Das nächste Zitat ist von einem Hagen Schulze. Das ist ein anerkannter Geschichtsprofessor, der wird von dem Matussek interviewt. 10a. Eine Nation vermittelt dem Einzelnen Geborgenheit und das Gefühl, dass sein Handeln für diese Gruppe seiner Existenz Sinn verleiht. Zwar gibt es vielerlei Gruppen, von der Familie über Europa bis zur Menschheit. Aber die integrierende Kraft der Nation hat sich im Laufe der letzten Jahrhunderte als politisch besonders mächtig erwiesen. Ich meine damit, jeder Einzelne, aber auch jede Körperschaft, von der Familie bis zum Staat, muss imstande sein, die eigene Identität zu sichern und nach außen zu repräsentieren und auch wahrgenommen zu werden. Diese Identitätssicherung ist letzten Endes eine der wichtigsten Funktionen des Nationalstaates überhaupt. Man könnte wahrscheinlich sogar sagen, dass eine selbstbewusste Nation großzügiger im Umgang mit anderen sein kann, toleranter gegenüber dem Fremden. Das ist nicht ganz leicht, das Zitat. Er sagt also, Identifikation muss unbedingt sein. Ohne Identifikation, wo man jetzt eigentlich gar nicht so recht weiß, was denn das ist, oder man weiß so viel, es ist eine Art von Zusammenschluss mit etwas außerhalb von einem. Mit sich selber identifiziert man sich offensichtlich nicht. Es muss, das ist hier in den so Wörtern wie Sinn oder Gruppe oder Familie oder Menschheit angedeutet, es muss irgendwie eine Verbindung mit etwas außer meiner selbst hergestellt werden, damit ich mich identifizieren kann. Und die, so sagt er ja, ist von elementarer Bedeutung, die Identifikation. Die Gruppe, die Familie, letztlich der Nationalstaat, brauchen das. Und er spricht gleich ein großes Lob aus. Am besten hat er hingekriegt, wie er so sagt, die Erfahrung hat es erwiesen, ohne zu untersuchen, welche Erfahrung denn eigentlich und wie das erwiesen worden ist, dass die Nation diese Identifikation, also die Verleihung eines Zusatzargumentes zum Individuum, sage ich mal, dass es überhaupt erkennbar macht, womit es zu sich selber sagen kann, ich bin ich, das hat die Nation am besten hingekriegt während der letzten Jahrhunderte. Er sagt also einerseits, es ist ein unmittelbar menschliches Bedürfnis, über diese Identifikation zu verfügen, wo ich darauf sagen würde, ja, die ist ja mit meiner bloßen Existenz gegeben. In dem Moment, wo ich mich selbst wahrnehme, brauche ich ja nicht mal Spiegel dafür, mich selbst wahrnehme und dann auch über mich selber urteile, was sprichst du, was sagst du, wie hast du das da gefühlt und gedacht, in dem habe ich ja diesen banalen Vorgang, wenn man es mal entdramatisiert, den banalen Vorgang der Identifikation schon längst geleistet. Da weiß man halt, was für einer man ist. Dann kann man sich noch mit anderen drüber unterhalten, ob man sich dabei täuscht, aber im Prinzip ist das damit geleistet. Der sagt aber, das ist überhaupt nicht die Existenz des Individuums, ist das überhaupt nicht. Es braucht den Zusammenschluss, den Zusammenhalt, Umhüllung mit was außerhalb seiner, sei es die Gruppe, sei es die Familie, sei es die Menschheit, aber am besten hat sich das bei der Nation herausgestellt. Die Unbestimmtheit des, es braucht irgendwas drumherum, bricht er dann ziemlich gewalttätig in Richtung Nation. Die hat das am besten hingekriegt. Selbstbewusst ist dann, dass man diese Identifikation nicht verliert, dass man also durch die Bestimmung, durch etwas von außen, was dazutritt, was mich eigentlich definiert, dass man diese Bestimmung unbedingt braucht, weil man sonst nicht selbstbewusst ist. Das sind alles so interessante Widersprüche, die klären sich aber gleich auf, weil das sind ja Ideologien, Verharmlosung, Überhöhung dessen, was der wirkliche Sachverhalt ist, was ein Bürger ist. Ich rede jetzt zurzeit nur darüber, über die Widersprüche, über die Blödsinnigkeiten dessen, was Nationalgefühl und Identifikation genannt wird. Ich will eigentlich nur mal sagen, so was die dazu sagen, ist es teils entlarvend, teils lächerlich, aber nie richtig. Interessant ist die Passage in dem Zitat, wo er sagt, der Nationalstaat, also er sagt ja, eigentlich ist es tautologisch, was er sagt, oder blödsinnig, wenn der jeder Einzelne, jede Körperschaft, jede Familie bis zum Staat muss imstande sein, seine eigene Identität zu sichern. Das heißt, der Staat muss imstande sein, seine eigene Identität zu sichern. Naja, das tut er dadurch, dass es ihn gibt. Spätestens da ist es auffällig. Und wenn er seine diversen Unterkollektive, wie Familien und Gruppen und was weiß ich, und die Individuen auf sich zu bezieht, dann hat er ihnen ja auch die Identifikation gegeben. Was heißt das aber hier, wenn er sagt, der Staat muss selber auf seine Identifikation achten? Dann steckt da schon der Gedanke drin, der sich in den Folgen immer mehr herausstellen will. Es geht also offensichtlich sehr darum, gegen wen man Identifikation herstellt. Identifikation ist nicht etwas, was, wie gesagt, aus dem Individuum herauskommt, sondern was ihm angetragen wird. Und es ist offensichtlich auch nicht fertig in Identifikation, wenn ich nicht einen Gegenpol habe, von dem ich wahrgenommen werde. Es ist also die Funktion des Nationalstaats, sagt er, sich selbst zu sichern. Eigentlich eine merkwürdig leere und tautologische Aussage. Aber woher sie zielt, ist ja auch klar. Es ist die Sicherung des Nationalstaats inklusive aller drunter her, Familien, Gruppen, Individuen, gegen alle anderen, die genau dasselbe machen, nämlich die nationale Identität zu sichern. Wir haben also hier ganz offensichtlich, der Herr Hagen Schulze drückt das vornehm aus, diverse Subjekte auf der Welt, die nennen sich Nationalstaat, die das Interesse haben, sich gegeneinander abzusichern, die darauf achten müssen, jeder wechselseitig auf seine spezielle nationale Identität zu achten. Ein Gedanke, der nur überhaupt irgendwie fassbar und plausibel wird, wenn man ein Dagegen, ein Kontrast, ein Kontra hat, nämlich einen anderen, der selbiges tut. Sonst einfach bloß für sich selbst aus der Nationalstaat sichern, wenn man der Einzige auf der Welt ist, wäre irgendwie Quatsch. Was er sagt, das ist ein sehr höfliches Zitat, sehr wissenschaftlich. Was er sagt ist, diese Identifikation durch den Nationalstaat, also das ist eine Leistung, die der Staat seinen Menschen, die dieses dringende, vorher erläuterte, zutiefst menschliche Bedürfnis haben, angedeihen lässt, eine Leistung, ich habe jetzt angefangen, da wird mein Gedanke verwandt. Also der Staat lässt den Individuen diese Leistung zukommen, wodurch dann das gesamte Kollektiv, das er darstellt, nach außen wahrnehmbar wird und, wie er sagt, nach außen repräsentiert wird. Ach so, wenn das so ein elementares Bedürfnis ist, sowohl für denjenigen, der vom Staat diese Identifikationsmöglichkeit kriegt, wie für den Staat selber, dann ist umgekehrt damit aber auch eine große Gefahr benannt. Nämlich die Gefahr, dass diese Identifikation, die nach außen wahrgenommen wird, sich nach außen abgrenzt, also gegen andere nationalstaatliche Subjekte, dass die Identifikation nicht durch diese eben anderen nationalstaatlichen Subjekte erschüttert, unterminiert, gestört werden kann. Es ist darum wichtig der Gedanke, und da habe ich ein NPD-Zitat geschrieben. Die sagen es selber auf ihre Art, was hier so wissenschaftlich rauskommt. Weil das will damit sagen, das ist normales Denken. Das ist kein NPD oder rechtsradikales Denken. Das normales Denken, das habe ich jetzt vom ersten Satz an gesagt. Der Mensch braucht ein Nationalgefühl. Er braucht eine Identifikation. Nur so wird er zum Menschen. So wird er zum besseren Menschen. Er muss sich zusammenschließen. Jetzt haben wir noch den Übergang. Er muss sich zusammenschließen in Abgrenzung. Er braucht dafür unbedingt seinen Staat, sonst geht das alles nicht. Dieses zutiefst menschliche Bedürfnis ist nicht zu erfüllen, ohne eben denjenigen, der ihm die Identitätssicherung gewährleistet, der Nationalstolz. Und wenn wir also so weit sind, kann man halt so viel sagen über den Nationalstolz oder das Nationalgefühl. Das ist naturgegeben. Es ist in dem Sinne, wie ich jetzt das versucht habe zu erklären, begründungslos. Es sind ja nur einfach Behauptungen, die in die Welt gesetzt werden. Du brauchst es, du wirst nur so Mensch, sonst hast du keine Identifikation. wobei man nicht so recht weiß, wofür das eigentlich gut sein soll. Und es macht dich zum besseren Menschen. Es ist begründungslos. Es ist einfach das schlichte, apodiktische Heruntersagen, das ist so, das muss so sein. Man gehört einfach nun mal zu dieser Nation dazu und empfindet dann ein entsprechendes Nationalgefühl. Zurück zum Ausgang und auch zu dem, was die von mir so angeplante Intelligenz ja betrifft, die sich alle so dahinter stellen. Es geht ja ein riesiges Aufatmen durch die Nation. Der Matusek ist ein Beispiel dafür. Ein Aufatmen, das heißt endlich normal. Sie sagen ja die ganze Zeit, jetzt ist endlich normal. Worauf beziehen Sie sich? Na, Sie beziehen sich auf die Vergangenheit der BRD, wo ja immer mal ein bisschen Schämen angesagt war, aufgrund einer schlechten Vergangenheit, wenn man mal was Böses angestellt hat. Dafür musste sich Deutschland halt immer wieder entschuldigen. Und offensichtlich, das kommt jetzt heraus, geschadet hat es der Nation nicht. Sie hat sich mit diesem Entschuldigungswesen, mit ihrer Wiedergutmachung und mit ihrer Demutshaltung, und wir sind immer nur für Frieden, und wie die ganze Geschichte angefangen von 60er Jahren bis zu dem unsäglichen Joschka Fischer geht, hat sie sich ja offensichtlich zu einer der führenden Mächte im gesamten imperialistischen Lager hochgearbeitet. Das hat ja nicht geschadet. Bloß, die Elite der Nation, die sagt, das schadet. Ganz offen, das kann ich zurücksagen, ist mal ironisch, es scheint ein tiefes, menschliches, ein national menschliches Bedürfnis zu sein, dass diese alten Bedenklichkeiten, dass man doch irgendwie ja ein bisschen Schatten über der deutschen Vergangenheit auch erkennen müsse und dass man da ein bisschen bereuen müsse, die wegzuhaben. Der Nationalcharakter verträgt das nicht. Das sagen die unverblümt heraus. Es muss ein umstandsloses, freies, befreiendes, emphatisches Bekenntnis zur Nation sein. Nur das ist normal. Dafür wollen wir, wie anfangs gesagt, auch Anerkennung von allen anderen haben. Wir sollen uns jetzt als solche anerkennen, also nicht nur als solche, die immer Büßer genannt daherkommen, sondern wir sind ja deswegen, weil wir es ganz normal sind, extra harmlos. Ich könnte fast sagen, die frühe Büßer tun, weil dann ist das gefährlich. Was also damit auch so nebenbei erledigt wird, das kann man jetzt auch in verschiedenen Feuilletons und so lesen, diese Suche nach Begründungen, die es ja immer schon gegeben hat, warum wir hier in einem gelungenen Gemeinwesen wohnen, wozu gehört hat, es sei ein gelungenes Gemeinwesen, weil es sich im Unterschied zu anderen Nationen und Völkern tatsächlich auch zu seiner eigenen Schuld bekannt habe. Da war ja schon ein unverschämter Übergang drin, nämlich weil man es im Unterschied zu anderen Völkern geschafft hat, zu dieser unvergleichlichen Schuld zu stehen und sie zu verarbeiten, habe man ja dann auch eine höhere moralische Qualität errungen, die einen über andere Völker stellt. Das war ja schon ganz nett. Damit hat der Joschka Fischer auch den Eintritt in den Jugoslawienkrieg begründet. Aufgrund unserer Auschwitz-Vergangenheit sind wir erst recht zum Kriegsführen nicht nur ermächtigt, sondern gar sogar verpflichtet. Das war ja schon ganz nett, der deutschen Nation und ihren Führern aufgrund ihrer Vergangenheit eine besondere Qualität moralischer Natur zuzusprechen, aber sie halten es nicht aus. Es geht nicht, solche Drumherumräder rein, dieses sich herumbinden und mit Schuld und dann daraus eine Moral zu verfertigen, halten Sie einfach für nicht vereinbar mit gescheiten Nationalgefühlen. Solche Sachen wie Verfassungspatriotismus, der begründen wollte, man solle, könne doch, der Habermas hat das erfunden, man könne doch stolz auf Deutschland sein, weil es als Demokratie hervorragende Leistungen, vorbildlich für die Welt erbracht habe, Sozialstaat, friedliches Volk, sozialer Frieden und so weiter, werden jetzt alle in den Orkus geworfen. Und überall wird gesagt, so einen Scheiß wollen wir nicht mehr hören. Alles, was nach Begründung für Nationalstolz klingt oder ist, ist eine unmittelbare Störung des Nationalstolzes. Also, die es sich gegen das wenden und sagen, endlich normal und Normalität braucht keine verquasten Umwege, keine Begründung. Die machen etwas Interessantes. Die fordern ein Bekenntnis oder sie legen ab ein Bekenntnis zum Irrationalismus. Nationalgefühl, Stolz auf die Nation ist irrational und dazu bekennen sie sich. Das hat überhaupt nichts mit irgendeinem Nachdenken und so weiter zu tun. Das hat nichts mit Theorie zu tun. Dementsprechend bescheuert sind ja die Theorien, die ich kurz angesprochen habe. Sondern letztendlich muss man aufhören, sondern man muss einfach sagen, Volk, feiere dich als Nation, als zur Nation gehörig, als der Teil, der in der Nation so wichtig ist. Des Gedankens Blässe hat im Nationalstolz nichts verloren. Das ist pure Feier, Bekenntnis. Entsprechend auch, mache ich vielleicht einen Vorgriff, entsprechend ist es also gar nicht einfach bloß Party, die Leute feiern. Es wird zwar immer eben dazu gesagt, das ist ja bloß die Fröhlichkeit. Merkwürdigerweise wird weggelassen, dass der Anlass der Fröhlichkeit oder der Inhalt der Fröhlichkeit nichts anderes als der Feier der Nation ist. Deswegen haben sie alle ihre Fahnen an.